Die Worte des Wahns von Friedrich von Schiller. Drei Worte hört man, Bedeutung schwer, im Munde der Guten und Besten. Sie schallen vergeblich, ihr Klang ist leer, sie können nicht helfen und trösten. Verscherzt ist dem Menschen des Lebens Frucht, solang er die Schatten zu haschen sucht. Solang er glaubt an die goldene Zeit, wo das Rechte, das Gute wird siegen. Das Rechte, das Gute führt ewig Streit, nie wird der Feind ihm erliegen. Und erstickst du ihn nicht in den Lüften frei, stets wächst ihm die Kraft auf der Erde neu. Solang er glaubt, daß das buhlende Glück sich dem Edeln vereinigen werde, dem Schlechten folgt es mit Liebesblick, nicht dem Guten gehöret die Erde. Er ist ein Fremdling, er wandert aus und suchet ein unvergänglich Haus. Solang er glaubt, daß dem irdschen Verstand die Wahrheit je wird erscheinen, ihren Schleier hebt keine sterbliche Hand, wir können nur raten und meinen. Du kerkerst den Geist in ein tönend Wort, doch der Freie wandelt im Sturme fort. Drum, edle Seele, entreiß dich dem Wahn und den himmlischen Glauben bewahre. Was kein Ohr vernahm, was die Augen nicht sahen, es ist dennoch das Schöne, das Wahre. Es ist nicht draußen, da sucht es der Tor, es ist in dir, du bringst es ewig hervor.